Erster, was das Fleisch betrifft, das Götzen geopfert wurde, wissen wir zwar viel, aber Wissen macht oft stolz, während die Liebe anderen Menschen hilft. Zweiter, wenn jemand glaubt, dass er bereits alles verstanden hat, dann hat er in Wirklichkeit noch nicht die richtige Art von Erkenntnis erlangt. Dritter, wenn ein Mensch jedoch Gott wirklich liebt, dann wird er von Gott anerkannt und gekannt. Vierter, was das Essen von Fleisch angeht, das Götzen geopfert wurde, wissen wir genau, dass Götzen in dieser Welt keine reale Bedeutung haben, weil es nur einen einzigen Gott gibt. Fünfter, es gibt zwar viele Wesen, die im Himmel oder auf der Erde als Götter oder Herren bezeichnet werden, obwohl es in Wirklichkeit nur Namen sind. Sechster, für uns existiert jedoch nur ein Gott, der Vater, von dem alles kommt und für den wir leben, sowie ein Herr, Jesus Christus, durch den alles geschaffen wurde. Siebter, aber nicht jeder besitzt dieses Wissen, denn manche Menschen sind noch so an Götzen gewöhnt, dass sie das Fleisch als echtes Opfer betrachten, wodurch ihr schwaches Gewissen belastet wird. Achter, das Essen bringt uns Gott nicht näher, da wir weder besser dastehen, wenn wir essen, noch einen Nachteil haben, wenn wir darauf verzichten. Neunter, ihr müsst jedoch vorsichtig sein, damit eure Freiheit nicht dazu führt, dass Menschen mit einem schwachen Glauben in Schwierigkeiten geraten. Zehnter, wenn jemand mit einem schwachen Gewissen dich in einem Götzentempel essen sieht, könnte er sich ermutigt fühlen, ebenfalls Opferfleisch zu essen, obwohl er es für falsch hält. Elfter, auf diese Weise wird der schwache Bruder durch dein Wissen zerstört, obwohl Christus auch für ihn gestorben ist. Zwölfter, wenn ihr auf diese Weise gegen eure Geschwister sündigt und ihr schwaches Gewissen verletzt, dann sündigt ihr direkt gegen Christus selbst. Rasse 13. Deshalb werde ich niemals mehr Fleisch essen, wenn mein Verhalten meinen Bruder zu Fall bringt, damit ich ihm kein Hindernis im Glauben bin.